Das Schweigen der Mailbox von Peter Jacobi. Regie Jörg Schlüter. Sie haben die Mailbox von Margaret Rentsch erreicht. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Ich rufe Sie dann zurück. Nachricht. Montag, 26. Juli, 18.35 Uhr. Gunther hier. Wo steckst du? Ich habe dreimal deine Mutter angerufen, die mir sagt, du wärst zu Hause. Und wenn ich zu Hause anrufe, behauptet die Schmeller, du wärst zu deiner Mutter. Und seit Dienstag nicht mehr aufgetaucht. Margret, bitte, du brauchst keine Angst zu haben. Ich schwöre es. So etwas wird nie mehr passieren. Mir geht's so lala. Die Rückenschmerzen sind immer noch sehr stark, aber mach dir keine Sorgen. Der Arzt sagt, die Wirbel sind nur angebrochen. Noch 14 Tage und ich kann vielleicht schon aus dem verdammten Gips heraus. Margret, du fehlst mir entsetzlich, Kleines. Ich denke dauernd an dich. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, macht mein Herz einen Sprung, weil ich denke, da ist sie. Endlich besucht sie mich. Vor ein paar Stunden war Dr. Knebel hier. Er hat mir geraten, den Schwerpunkt meines Lebens mehr in mich selbst zu verlagern. Ich soll mir ein Hobby suchen. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Sonst könnten wir Mittwoch zusammen zu deinem Laienorchester. Keine Angst. Ich weiß, das ist dein urpersönlichster Bereich. Das ist bloß, weil ich dich so vermisse. Meine liebe kleine Margret. Weißt du, dass du mir hier den Schlaf versüßt? Ich träume jede Nacht von dir. Gestern habe ich geträumt, wir wären wieder in dem kleinen Hotel am Falkensee, ja, wo ich dir den Ring geschenkt habe, den mit dem geschmacklos dicken Amethyst. Ich kann verstehen, dass du jetzt verunsichert bist. Aber du bist meine Frau. Und ich liebe dich. Bitte, ruf mich zurück. Ich liebe dich. Margret, hier spricht Frederik Hell. Ich grüße Sie. Verzeihen Sie, dass ich erst jetzt zurückrufe, aber ich hatte unangenehmen Besuch. Dr. Kaspari, Kassenwart der Deutschen Musikstiftung Köln. Sieht nicht gerade rosig für uns aus. Aber lassen wir das. Sie haben eigene Sorgen und es gibt auch gute Nachrichten. Der alte Gussmann hat mich angerufen. Er war beim Arzt. Der Zusammenstoß mit Ihrem Mann scheint glimpflich ausgegangen zu sein. Er meinte, bis auf ein minimales Schleudertrauma sei ihm nichts passiert. Wie kommt eine attraktive, souveräne Frau wie Sie zu so einem... Verzeihen Sie. Ich bin leider wieder nicht dazu gekommen, Ihre Geigenfantasie zu schreiben. Zu viele Sachen um die Ohren. Naja, Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Meine Handynummer ist 0171 und 5x3. Also, alles Gute. Das war Frederik Hell. Dienstag, 27. Juli, 9.23 Uhr. Hallo Frau Rentsch, Dr. Knebel. Ganz liebe Grüße von Ihrem Mann. Ich habe ihn gestern Nachmittag im Krankenhaus besucht und ein, wie ich finde, sehr intensives Gespräch mit ihm geführt. Die ganze Geschichte tut ihm schrecklich leid. Zumal sich die letzten Wochen ja für Sie beide im Grunde positiv gestaltet haben. Ich hatte mich sehr gefreut, als Ihr Mann Einsicht in Ihren verständlichen Wunsch zeigte, wieder Anschluss an Ihre Sphäre, die Musikwelt, zu gewinnen und Sie Mittwochabend zur Orchesterprobe ziehen ließ. Das dürfen Sie um Himmels Willen nicht unterschätzen. Für einen Menschen wie Ihren Mann bedeutet dies ein Akt genuiner Selbstüberwindung. Eine Riesenleistung. Aber tragischerweise fährt dieser Mann letzten Mittwoch etwas früher vom Büro nach Hause und entdeckt Sie im Wagen von einem Mann. Im Gegenlicht kann er das betagte Alter dieses Herrn Gutmann oder Gussmann nicht erkennen. Es ist zu viel für ihn. Er reißt sein Fahrzeug herum und nimmt die Verfolgung auf. Dabei drängt er den Wagen, in dem Sie sitzen, auf den Seitenstreifen. Bei dem Manöver schießt er selber über die Böschung hinaus, was ihm erhebliche Verletzungen einträgt. Frau Rentsch, Sie und Ihr Mann haben mir zu Beginn der Therapie etwas versprochen. Nämlich, 12 Sitzungen gemeinsam durchzustehen. Sie dürfen mir jetzt nicht abspringen. Geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck. Melden Sie sich im Krankenhaus. Er wartet auf ein Lebenszeichen. Erlösen Sie ihn. Ich danke Ihnen. Gunther, du musst mir helfen. Der Kerl aus deinem Amateurfiedlerverein, Gussmann, ist bereit, die Anzeige gegen mich zurückzuziehen. Vorausgesetzt, ich zahle ihm ein Schmerzensgeld von 5.000 Mark. Pass auf. Möchten Sie Tee? Ich habe gesagt, keinen Tee. Was ich sagen wollte, ich habe für das Projekt am Kielinger Berg ein bisschen Bargeld im Büro liegen. Ich schlage vor, du schaust morgen, bevor du zu deinen Tango-Brüdern fährst, kurz hier vorbei und ich gebe dir die Kombination für den Safe. Besuche deinen ollen Brummbär. Versprochen. Vielleicht schon vor der 18 Uhr Probe. Sagen wir 16:30. Oder nachher gegen 21:30. Wie es dir lieber ist. Du kannst jederzeit kommen, sogar nachts 12:00. Die Krankenschwestern werden von mir üppig geschmiert. Die salutieren dir beim Türaufhalten. Margret, bitte komm. Ich liebe dich. Sehr. Mittwoch, 28. Juli, 11.14 Uhr. Hallo Maggie. Ich muss dir nochmal sagen, wie froh ich über unser Wiedersehen bin. Oh, das darf doch nicht wahr sein. 2 Jahre Sendepause. Bloß weil du im Foyer der Oper gesagt hast, Harry habe schöne Hände. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Arme Maggie, zwanghafte Eifersucht. Oh, das ist die Hölle. Und mach dir da bitte nichts vor, Liebes. Das ist die einzige Lösung. Maggie, Scheidung. Auf was wartest du denn noch? Dass er einen Vorschlaghammer nimmt und dir über den Kopf schlägt? Hast du Angst zu verarmen oder was? Keine Sorge, Liebes. Harry sagt, die Revo-Bau gedeiht wie Sommerweizen. Oder hast du Schiss, keinen abzukriegen? Etwas Besseres als Gunther findest du allemal. Ach, ich kenne dich. Jetzt blickst du wieder verschämt an dir runter und ziehst den Rockform über deine Knie, weil die ja viel zu dick sind. Hatte gerade eine Riesenauseinandersetzung mit unserer kleinen Jenny. Sie hat ihrem ersten Freund den Laufpass gegeben und sich direkt den nächsten aufgegabelt. Jetzt halt dich fest. Der Kerl ist über 30, hat in grauer Vorzeit mal Jura studiert und dann abgebrochen. Eine verkrachte Existenz. Harry hat fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, als er die beiden im Auto gesehen hatte. Sag mal, bleibt's beim Frühstück Freitagmorgen? Ciao, ciao, Katharina. Gunther, es ist Mittwoch, kurz vor Mitternacht. Schade, dass du es nicht hierher geschafft hast. Offensichtlich bist du noch nicht so weit. In meinem Data sehe ich, dass du morgen 11:30 bei Dr. Gerz bist. Das wäre doch ganz hier in der Nähe. Die Schmeller hat übrigens deinen Wagen vor dem Haus deiner Eltern gesehen. Keine Angst, ich rufe nicht an. Und ich lasse dich dort absolut in Ruhe. Du siehst, ich bessere mich. Schlaf gut, mein Kleines. Gute Nacht. Und alles Liebe. Wünsch dir dein Oller Brummbär. Donnerstag, 29. Juli. 9 Uhr, 21. Hallo Gretel, es ist 9:30 Uhr morgens. Wo bist du, Kind? Dicker Platz. Ich war gerade auf deinem Zimmer und musste feststellen, das Bett ist unberührt. Eure Frau Schmeller sagte mir, zu Hause wärst du auch nicht. Jetzt lass gut sein, Tinker. Frauchen nimmt dich gleich mit raus. Bitte melde dich. Vati hat sich wieder fürchterlich aufgeregt. Mutti. Margret. Margret. Da hast du ja vielleicht was angerichtet. Ich liege immer noch im Bett und atme deinen Duft. Weißt du, dass du wunderbar bist? Unsere Gespräche heute Nacht haben mich unglaublich inspiriert. Mir sprudeln hunderte von Melodien durch den Kopf. Schade, dass der CD-Player kaputt ist. Unser großer Tango-Abend ist zum Greifen nahe. Ich denke, ich schaff's. Für den Solopart habe ich eine großartige Geigerin im Sinn. Eine gewisse Margret Rentsch. Konservatoriumsausbildung, Schülerin der großen Elena Patschis. Ach, Margret, wäre es nicht herrlich, wenn das klappen würde. Du, noch etwas. Ich kann leider nicht um 8 in der alten Galerie sein. Ich habe ganz vergessen, dass die grässlichen Bäckerzwillinge Geige bei mir haben. Das ist hart verdientes Brot. Wie wär's gegen 10? Dort draußen kennt uns garantiert niemand. Einen dicken Kuss für dein entzückendes, rundes, rechtes Knie. Das war Frederik. Gunther, du warst nicht beim Zahnarzt. Die Sprechstundenhilfe von Dr. Gerz sagt, du hättest nicht mal abgesagt. Langsam reicht es mir. Wo treibst du dich wieder rum? Wenn ich bis 18 Uhr keine Nachricht von dir habe, gebe ich eine Vermisstenanzeige auf. Dann fahndet die Polizei nach dir. Ich will wissen, dass dir nichts passiert ist. Melde dich, verdammt nochmal. Ich brauch dich. Freitag, 30. Juli. 15 Uhr 41. Hallo Maggie Schatz, hier ist Katharina. Also, ich wollte nur noch mal sagen, ich finde es toll und mutig. Harry sagt zwar bei Scheidungen mit Gütertrennung sähe die ökonomische Seite nicht so gut aus, aber da du ja so einen super tollen Anwalt hättest, Staranwalt Harald Trebbe, wird das Kind schon schaukeln. Und du sollst einen Ehevertrag mitbringen. Und noch was, Liebes. Du kannst unser Apartment in Venedig haben. Es steht die ganze Zeit nur leer. Ich komme. Ich muss Schluss machen. Das ist Jenny und ihr neuer Kerl. Sie kommen zum Kaffee trinken. Ein andermal, Liebes. Ciao, ciao. Margret, Gunther hier. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Mein Anruf... Gestern Vermisstenanzeige und dergleichen. Alles Quatsch. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Oh, bin ich blöd. Wenn du wüsstest, wie sauer ich auf mich bin. Ich habe gute Lust, mir einen in die Fresse. Haben Sie noch einen Wunsch? Aufhören! Hören Sie auf damit! Es ist nur, ich... Soll ich den Doktor holen? Nicht nötig. Jetzt gehen Sie bitte. Ich liebe dich. Jetzt hauen Sie schon ab! Kannst, Kannst du deinem Brummbär noch einmal verzeihen? Bitte, Kleines. Ich habe ein langes Telefongespräch mit Dr. Knebel geführt. Er meint, ich müsse daran arbeiten, in der Liebe nicht zu viele Bedingungen zu stellen. Das Geld für Gussmann kannst du dir im Büro abholen, wann immer du willst. Vergiss mich nicht ganz. Alle Liebe dieser Erde. Samstag, 31. Juli, 13.07 Uhr. Margret, ich glaube, ich hab's. Hör dir das mal an. Ist das nicht großartig? Hörst du, wie klar? Die neue Stereoanlage. Pass auf, jetzt kommt deine Geige dazu. Was hältst du davon? Ich werde es Flores por Margareta nennen. Als dicken Dankeskuss, dass es dich gibt. Wie findest du es? Wir spielen es vor Los Mareados. Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. Ich liebe und arbeite wieder. Frau Becker hat ganz schön geschluckt, als ich ihr mitteilte, dass ich ihren Zwillingstöchtern wegen eines projektgebundenen Stipendiums einer privaten Mäzenin vorerst keinen Geigenunterricht mehr geben werde. Ich weiß, du willst nicht, dass ich nochmal davon anfange, aber als ich deinen Umschlag mit dem darauf gemalten roten Herzchen auf dem Notenständer gefunden habe und darin 10.000 Mark. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Ich habe noch niemals so viel Bargeld in der Hand gehabt. Ich freue mich auf nächstes Wochenende. Du brauchst übrigens nicht mehr so geheimnisvoll zu tun. Ich habe längst rausgefunden, wohin die Reise geht. Europäische Musikmetropole mit überregionaler Bedeutung. Das kann doch nur Wien sein. Meine zärtliche Gönnerin. Ich küsse dich. Überall hin. Frederik. Sonntag, 1. August. 9.21 Uhr. Hallo, Margret, hier spricht Walter. Walter Gussmann. Ich sitze, wie mit Ihrem Mann vereinbart, seit Punkt 8:30 im Café Böckle und warte auf Sie. Beziehungsweise die 5.000 Schmerzensgeld. Jetzt ist es kurz vor 9:30. Ich werde noch hier genau eine Stunde, das heißt bis 10:30 warten. Herzliche Grüße, bis hoffentlich bald, Walter. Walter Gussmann. Gunther, die Schmeller war gerade hier. Sie hat dich vorgestern gesehen. Bei Mode Lüdecke, mit einem Mann. Etwa 35 Jahre, gewelltes dunkles Haar mit weißer Strähne, Ring am Ohr. Wenn das wahr ist und du hintergehst mich mit irgendeinem Dreckskerl, dann gnade dir Gott. Sie haben die Mailbox von Margret Rentsch erreicht. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Ich rufe Sie dann zurück. Montag, 2. August. 8.10 Uhr. Pausenlos hier an. Entschuldige, Gretel, aber ich habe es ihm gesagt, dass du hier nicht mehr wohnst. Dinka, lässt du fahr die Schuhe aus, aus. Überleg es dir doch nochmal. Gunther ist im Grunde kein schlechter Kerl. wie der hinter dir her ist. Besser ein treuer Othello als einer, der sich jeder Studentin an den Hals schmeißt. Alles Gute, Mutti. Dienstag, 3. August, 7:25 Uhr. Dr. Knebel. Hallo, Frau Rentsch. Entschuldigen Sie die frühe Störung. Der diensthabende Arzt der St. Martins Klinik, Dr. Schwenger, hat mich soeben angerufen. Ihr Mann hat das Krankenhaus vor 15 Minuten verlassen, trotz des Gipskorsetts. Dr. Schwenger sagte, er sei nicht zu halten und emotional sehr erregt, ja, geradezu rabiat gewesen. Bitte rufen Sie mich baldmöglichst zurück. Ich bin bis 20 Uhr hier in meiner Praxis. Und passen Sie gut auf sich auf. Gunther, ich bin hier zu Hause. Und ich weiß jetzt, warum die Schmeller die ganze Zeit über so komisch war. Sie hat sich nicht getraut zu sagen, dass deine Sachen weg sind. Kreditkarten, Klamotten, der gesamte Schmuck. Dazu die 25.000 aus dem Bürosafe. Da mache ich mir keine Illusionen. Vor 5 Minuten hat Gussmanns Anwalt angerufen. Sein Mandant habe sein Geld noch nicht erhalten. Ja, du bist nicht der Typ, der alleine abhaut. Das hast du nicht im Kreuz. Du bist mit irgendeinem Dreckskerl unterwegs. Außer mir hast du hier doch noch was vergessen. Etwas Lebendiges. Das leidet. Schnurri, komm her. Komm zu Papa. Ja, so ist brav. Du hast Schnurri hier gelassen. Deinen süßen Schnurri-Kater. Und jetzt nur noch Abfall, Müll. Etwas, das man einfach wegschmeißt, wenn man es satt hat. Aber die Einstellung rächt sich, Margret. Kannst dich drauf verlassen. Mittwoch, 4. August, 21:13 Uhr. Margret, ich bin's, Frederik. Gut, dass du heute zum Anwalt bist und nicht zur Probe. Dein Mann ist hier, da draußen vor der Tür, in einem Taxi mit laufendem Motor. Ich glaube, er hat den jungen Möbius auf dem Kieker. Tatsächlich. Das Taxi fährt Möbius' Wagen hinterher. Nach der Beschreibung eurer Sekretärin muss er denken, deinem Liebhaber auf der Spur zu sein. Der arme Möbi. Zum Glück hast du nicht mich, sondern die kleine Schwuchtel als Modeberater mit zu Lüdecke genommen. Ich mach wohl besser, dass ich hier wegkomme. Ich bin 11:00 bei dir draußen im Parkhotel. Bis bald, ich küsse dich. Donnerstag, 5. August. 17:26 Uhr. Margret, Gunther, wo bist du? Wieso kommst du nicht nach Hause? Ich lieg auf unserem Bett mit Schnurri und lese deine Briefe. Oh, was für Briefe. Gunther, Liebster, ich habe den ganzen Tag nicht geduscht, um deinen Geruch nicht abzuwaschen. So bist du, wenn du ganz du selbst bist. Voller Leidenschaft und Liebe. Und zärtlich. Ich würde sterben ohne dich. Du bist mein Leben, deine Margret. Das hast du mir geschrieben, als unsere Flitterwochen so grausam durch den Auftrag für den Containerbahnhof unterbrochen wurden. Ich habe mich gestern Abend länger mit einem deiner Mitspieler unterhalten. Ein gewisser Möbius, Bratsche, netter Bursche. Er gab ohne Umschweife zu, dich zu Lüdecke begleitet und dir zu einem pflaumenblauen Kostüm geraten zu haben. Um ehrlich zu sein, anfangs hatte ich ihn im Verdacht, dein Liebhaber zu sein. Das glaube ich nach näherem Kennenlernen nicht mehr. Entschuldigung. Ich bin ja so froh. Margret, komm zu mir zurück. In dieses Haus, wo du hingehörst. Bitte. Bitte. Ich liebe dich. Auf immer und ewig. Margret, verzeih mir bitte, aber ich bin eben erst dazu gekommen, meine Mailbox abzuhören. Es ist 7:30, du bist wahrscheinlich gerade unterwegs zum Parkhotel. Ich danke dir für dein großzügiges Angebot, aber so kann es zwischen uns nicht weitergehen. Mehr Geld von dir kann und werde ich nicht mehr akzeptieren. Abgesehen davon, dass, wenn die mir wirklich den Hahn abdrehen wollen, 3.000 nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Ich muss meine Schwierigkeiten selber regeln. Was bedeutet, dass ich heute Abend nicht zu dir rauskomme? Sondern meinen Charme spielen lasse und mit der Van Bremen essen gehe. Sie hat in der Kulturpolitik nun mal das Sagen. Wenn sie sich querlegt, kann ich das Salonorchestra und damit meine über Jahre mühsam aufgebaute Existenz vergessen. Es tut mir leid, dass wir uns in einer für uns beide so schwierigen Lebenslage kennenlernen. Dafür sehen wir uns dann das ganze Wochenende. Ich rufe dich an. Ciao. Maggie? Oh, ich sag's ja immer, Männer. Glaubst du, Harry erzählt mir auch nur ein Sterbenswörtchen davon, dass du gestern Abend bei ihm in der Kanzlei warst? Typisch. Vor 5 Minuten bittet er mich dann, dir Folgendes auszurichten. Also, der Ehevertrag, Liebes, der dich von Gunthers Vermögen ausschließt, gelte nur im Falle der Scheidung. Für den Fall, den, wie ich finde, der Himmel verhüten möge, dass du bei Gunther bleiben solltest und er vor dir das Zeitliche segnet, ja, kriegst du da keine Angehörigen, außer dir hat das gesamte Erbe. Ja, soweit Harry. Aber deswegen rufe ich gar nicht an. Es geht nämlich um Venedig. Dazu, es ist mir einfach schrecklich peinlich, aber an diesem Wochenende klappt's nicht. Du, ich hatte einfach vergessen, Jenny zu fragen, und die hat ihrem neuen Lover schon vor Wochen versprochen, dieses Wochenende mit ihm in Venedig zu verbringen. Oh, tut mir wirklich leid. Du, der ist übrigens gar nicht so übel wie befürchtet. Sieht geradezu umwerfend aus. Ich meine, es ist nichts für die Ewigkeit, aber Jenny weiß genau, dass ihr Frederik ein Charmeur ist. Manns Dampf in allen Gassen. Kreativer. Dichtet, malt, musiziert bei irgendeiner Laientruppe. Oh, du bist mir doch nicht böse. Die nächsten Wochenende gern, nur dieses leider ist belegt. Sorry. Bis bald. Ciao, ciao. Katharina. Freitag, 6. August, 9:34 Uhr. Hallo Gretel, wieso hebst du nicht ab? Ich weiß, dass du im Hotel bist. Ich habe die Rezeption angerufen. Naja, vielleicht duschst du gerade. Jedenfalls sind deine Sachen fertig, gewaschen und gebügelt. Ich fahre jetzt los und bin in einer halben Stunde bei dir, Mutti. Margret, es tut mir leid, aber unser Wochenende ist nicht. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen und nehme den nächsten Flieger nach Köln. Der Rat der Musikstiftung tritt nächste Woche zusammen. Die Van Bremen meint, wenn ich den Kaspari bis dahin nicht auf meine Seite kriege, ist das Salonorchestra am Ende. Das ist meine letzte Chance. Ich bin sicher, du verstehst das. Deine geheimnisumwitterte Musikstadt läuft uns ja nicht weg. Halt mir die Daumen. Wir telefonieren. Frederik. Gunther, ich bin im Parkhotel. Der Herr an der Rezeption war so freundlich, mich gegen Vorlage meines Personalausweises auf das Zimmer meiner eigenen Frau zu lassen. Nummer 138. Es war nicht schwer, hierher zu finden. Ich wusste, dass deine Mutter irgendwann mal frische Wäsche bringen würde und bin ihr gefolgt. Der Portier meint, du seist ziemlich hastig aufgebrochen. Nasse Haare. Es kann nicht so lange her sein. Das Abflussrohr der Dusche ist noch warm. Schade. Ich hätte dich gern mit dem Dreckskerl erwischt, der mit dir das Bett zerwühlt hat. Es wäre Totschlag im Affekt gewesen. Öffnen Sie bitte die Tür. Margret. Bitte. Wenn du wüsstest, wie es für... Ich hab Schmerzen. Bete zu Gott, dass ich dich nie erwische. Niemals, hörst du? Ich liebe dich. Samstag, 7. August. 11 Uhr 17. Frau Jenny Trebbe, schönen guten Tag auch. Hier ist Lieselotte Bergmann, Hotel Falkenhof am Falkensee. Ihre Zimmerreservierung geht in Ordnung. Vielen Dank und schönen Tag noch. Bis bald. Also, Wiedersehen. Sonntag, 8. August, 23 Uhr und 53. Hallo Maggie, hier ist Katharina. Sorry für die späte Uhrzeit, aber es ist wichtig. Du, ich stehe hier am Flughafen, um Harry abzuholen und habe mir gerade die Montagszeitung gekauft. Und jetzt, Liebes, halte ich bitte fest. Ich habe dein Bild darin gefunden, im Anzeigenteil. Titel: DM 20.000 Belohnung für den entscheidenden Hinweis auf den derzeitigen Aufenthalt meiner Frau Margarete Rentsch. Darunter ein Porträtfoto von dir und eine genaue Beschreibung deiner Person. Hinweise an Rechtsanwalt Dr. Krause, CO Revobau GmbH. Das ist doch der Syndikus von Gunthers Firma. Der tickt doch wohl nicht ganz richtig. Vielleicht solltest du jetzt nach Venedig? Jenny ist schon wieder da. Total verknallt, das ist süß. Also das Apartment steht jedenfalls für länger frei. Überleg's dir, Liebes, und pass gut auf dich auf, ha? Toi, toi, toi. Montag, 9. August, 16 Uhr und 3. Cityreisen Steckmann, Ihr Flug nach Venedig, Abflug 15.31 Uhr, Ankunft Venezia Marco Polo 16.44 Uhr, geht in Ordnung. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Flug, bedanke mich für die Buchung. Das war Ihre Beate Steckmann. Ich bin's nochmal, Friederik. Bitte beruhige dich, ich komme ja, selbstverständlich. Als du mich eben angefaucht hast, da war ich schon zwischen Tür und Angel. So, und jetzt hör mal gut zu. Ich erpresse niemanden und dich schon gar nicht. Wenn ich ans große Geld ran wollte, da gibt's ja wohl andere Wege. Oder glaubst du, ich hab dein Bild in der Zeitung von heute nicht gesehen? Die Suchanzeige. 20.000! Margret, mir geht es nass rein. Ja, zugegeben schon länger. Dein Geld stopfte gerade mal die schlimmsten Löcher. Und Köln war der totale Flop. Die Musikstiftung schließt mir den Laden, wenn ich nicht die Privatentnahmen. Alles, was ich will, sind lumpige 10.000 von den 25.000, die du deinem Mann aus dem Safe geklaut hast. Meinetwegen als Kredit, rückzahlbar. Ich finde, das ist ein faires Angebot dafür, dass ich kaum aus Köln zurück, hier bei Nacht und Nebel 120 Kilometer durch die Pampa düse und mich Erpresser schimpfen lasse. Übrigens, ich fahre gerade durch Falkenstein. Ich werde in 10 Minuten bei dir sein. War süß, wie du dich aufgeregt hast. Ich freue mich. Bis gleich. Grete, ich bin's, Mutti. Gunther ist hier, fix und fertig. Trinkt Bommelunder nebenan mit Vati. Ihm geht es gar nicht gut. Er sieht zum Fürchten aus in seinem Gipskorsett. Er sitzt auf dem Sofa und weint. Sagt, er kann ohne dich nicht leben. Also, ich finde, er ist kein so übler Kerl. Bitte gib deinem Herzen einen Ruck und ruf ihn an, Vati zuliebe. Melde dich, Mutti. Gunther, habe heute ein Einschreiben erhalten. Darin teilt mir dein Freund Harry Trebbe mit, du willst dich scheiden lassen. Kann sein, du schaffst es. Falls ich dich nicht vorher kriege, denn ich bin dir dicht auf den Fersen. Vergiss nicht, ich hab deinen kleinen Liebling, Schnurri. Solltest du dich binnen dieser Frist nicht bei mir melden, wird Schnurri dafür büßen. Das ist mein letztes Angebot. Sie haben die Mailbox von Margaret Rentsch erreicht. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Ich rufe Sie dann zurück. Nachricht. Dienstag, 10. August, 0:58. Frederik, ich stehe hier unten an der Rezeption im Falkenhof. Es ist 9:30. Ich habe heute Morgen um 6:30 das leere Bett an meiner Seite entdeckt und bis jetzt nach dir gesucht. Wenn das ein Scherz sein soll, mich hier ohne ein Pfennigeld schmoren zu lassen, dann ist er dir gelungen. Als ich der Frau an der Rezeption erklärte, nicht zahlen zu können, hat sie sofort die Polizei gerufen. Die Beamten haben vor versammelter Gästeschar meine Personalien aufgenommen und mir anschließend einen 50er für Benzin geliehen, damit ich es wenigstens zurück nach Hause schaffe. Ach, und stell dir vor, jemand hat sich die Mühe gemacht, mir meine Geldbörse mit den letzten 20 Mark zu stehlen. Jetzt habe ich außer meinen Schulden auch noch die Rechnung für deine Luxushütte am Hals. Wie viel wird mich das alles kosten? Die Rechnung für Sie und Frau Trebbe, das wären dann 1100 Mark und 78. Trebbe? Ich meine die Rechnung für Zimmer 16. Frau Margarete Rentsch. Tut mir leid, Nummer 16 lief hier auf den Namen Trebbe. Jenny Trebbe. Jenny. Jenny und Venedig. Du hast von meinem Verhältnis zu der kleinen Wind bekommen und willst mich dafür bestrafen. Naja, dann möchte ich dir ein kleines Experiment vorschlagen. Stell dir vor, du und Jenny, ihr beide steht vor einem großen Spiegel. Schau sie dir an. Ein junges Mädel, 19 Jahre, knackig, fest und stramm im Fleisch. Und jetzt sieh dich an. Hängebrüste. Von Zellulitis angefressene Schenkel. Falten. Kannst du dir vorstellen, dass sich ein Mann aus freien Stücken, also das heißt ohne finanzielle Entschädigung, an diesem Körper zu schaffen macht? Ohne Schmerzensgeld? Wohl kaum, denn es ist hart verdientes Brot. Ohne die Fantasien von Jenny hätte ich es niemals mit ihr treiben können. Gretel, Tinker, still! Mutti hier. Der Gewehrschrank im Flur ist aufgebrochen. Vatis Pistole fehlt. Ich bin in großer Sorge. Bitte ruf zurück. Gib ein Lebenszeichen, bitte! Mutti! Mittwoch, 11. August. 9:31 Uhr. Hallo, Frau Rentsch. Hier ist Dr. Knebel. Ich muss Ihnen sagen, dass ich Sie nicht freiwillig anrufe, sondern mehr oder weniger dazu gezogen. Aua! Beherrschen Sie sich doch! Gunther hier, es ist 12 Uhr. Du willst also, dass Schnurri stirbt. Okay. Aber vergiss nicht, es ist allein deine Schuld. Und damit du nicht glaubst, ich mache Spaß, wird Dr. Knebel es bezeugen. Jetzt lassen Sie um Himmels Willen das arme Tierchen! Oh nein! Nun sagt schon! Sag's ihr! Er hat den Schädel des Kätzchens in der Hauskante zerschmettert. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ging doch kurz und schmerzlos. Wenn ich deinen Dreckskerl in die Finger kriege, wird's ein bisschen länger dauern. Maggie, wo bleibst du denn? Es ist 4:15. Dein Flieger nach Venedig hat längst abgehoben. Oh, Jenny. Jetzt nimm's doch nicht so. Ach, die Ärmste ist völlig aufgelöst. Ihr Frederik hat ihr gestanden, eine Art Gigolo zu sein. Ja, er lebt von alten Weibern. Widerlich. Wo steckst du? Jetzt ruf mich an. Maggie, bitte. Katharina. Gretel, hier ist Mutti. Vati hat entdeckt, dass die Pistole fehlt. Er hat einen schweren Rückschlag erlitten und liegt nebenan. Ruf an, mein Kind, ich bitte dich. Denk an Vati. Mutti. Donnerstag, 12. August. 11 Uhr und 49. Margret, hier ist Frederik. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Bitte verzeih mir meine unüberlegten Worte vor 2 Tagen. Aber ich war so sauer. Stinkesauer. Versteh doch, ich stand da wie ein begossener Pudel, ohne ein Pfennig Geld. Alles starrte mich an. Naja. Vielleicht habe ich es auch verdient. Jenny. Ach, ich hätte dir von ihr erzählen sollen. Eine belanglose Affäre. Ich habe sofort, als ich zurück war, Schluss gemacht. Wo bist du? Wie geht es dir? Ich muss gestehen, ich bin etwas in Sorge. Vor einer halben Stunde war die Polizei hier, Kripo. Die wollten wissen, ob ich dich nach unserer Nacht im Hotel Falkenhof noch mal gesehen hätte. Als ich verneinte, fragten sie mich, wieso dann meine Geldbörse mit meinen Papieren in deinem Wagen gelegen hätte. Sie haben ihn in dem Wäldchen hinter eurem Haus gefunden. Ich bin natürlich total erschrocken. Margret, bitte. Ich muss wissen, was los ist. Ruf mich an. Ich bitte dich. Das bist du mir schuldig. Frederik. Gunther, ich bin unterwegs zum Falkensee. Ausgerechnet. Das kleine Hotel, in dem wir unsere Flitterwochen... Die Hotelbetreiberin hat die Suchanzeige gesehen und mich angerufen. Sie sagte, du hättest zwar ein Doppelzimmer gebucht, aber die ersten beiden Nächte allein verbracht. Montagabend sei ein Typ gekommen. Schwarze Locken, gut aussehend, roter Fiat Spider. Du zwing mich nicht, etwas zu tun, was ich im Grund nicht will. Selber, Arschloch! Frau Bergmann wird mir für ein paar Scheine Name und Adresse dieses Dreckskerls sagen. Wenn du nicht willst, dass ich zu ihm fahre und ihn so lange die Knarre an die Birne halte, bis er mir sagt, wo meine Frau steckt, dann ruf mich an! Margret, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Sein alter Brummbär hat dich nach wie vor noch schrecklich lieb. In welchem Schlamassel du auch steckst, ich hol dich raus. Anruf genügt! Lass es uns nochmal versuchen. Ruf endlich an! Ich liebe dich! Guten Tag, Frau Rentsch. Mein Name ist Gerd Häusler. Ich rufe Sie aus Ihrem Haus an, Schlüterstraße 7. Ich bin leitender Kriminalhauptkommissar der Abteilung K. Unsere Aufgabe ist, das Kapitalverbrechen aufzuklären. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es gibt Anzeichen, die darauf deuten, dass Sie Opfer eines Verbrechens, ja vielleicht sogar nicht mehr am Leben sind. Was wir natürlich nicht ernsthaft glauben. Das erkennen Sie daran, dass ich hier mit Ihnen telefoniere. Tatsache ist, dass wir in dem Waldstück etwa 1 Kilometer hinter Ihrer Villa Ihren Wagen gefunden haben. 2 Meter entfernt von Ihrem Fahrzeug lag Ihr linker Schuh. Im Wagen fand die Spurensicherung neben einer zerrissenen Zuchtperlenkette, die Ihre Haushälterin zweifelsfrei als die Ihre identifizierte, ein Portemonnaie mit Führerschein und Ausweis eines gewissen Herrn Friedrich Hell. Herr Hell hat gar nicht erst bestritten, Ihr Liebhaber zu sein. Ihren Ehemann konnten wir leider nicht vernehmen, da er, wie uns Frau Schmeller mitteilte, für unbestimmte Zeit verreist ist. Ja, schade. Denn es sind viele Fragen offen. Was er zum Beispiel mit der Pistole will, die er ihrem Herrn Vater gestohlen hat. Von 2 weiteren Anzeigen, die gegen ihn vorliegen, ganz zu schweigen. Vorsätzliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Laut Aussage von Dr. Knebel kann es, ich zitiere, unter gewissen Umständen bei dem Patienten zur Äußerung paranoid-eruptiver Gewalt kommen. Natürlich kann es sein, und wir alle hoffen es, dass Sie und Ihr Gatte irgendwo einen Kurzurlaub einlegen. Andererseits ist es Aufgabe der Polizei, jedem Hinweis auf ein Verbrechen nachzugehen. Was bedeutet, dass wir, falls bis heute 24 Uhr kein Anruf eingeht, Ihren Mann zur Fahndung ausschreiben. Ich persönlich hoffe, dass es tatsächlich kommen wird. Bitte rufen Sie mich baldmöglichst zurück. Hauptkommissar Häusler. Freitag, 13. August, 8 Uhr und 15. Gunther hier! Oh, Margret! Sag mir, dass es nicht wahr ist! Die Morgenzeitung mit unseren Köpfen auf dem Titel! Die behandeln mich als deinen Mörder! Ehemann Gunther Rentsch, 54, ein bekannter Bauunternehmer, gilt als äußerst brutal und ist bewaffnet. Margret, du kannst nicht tot sein. Das kannst und das darfst du einfach nicht. Ich flehe dich an, sag mir, dass du am Leben bist. Ich bin nur noch ein paar Querstraßen von der Musikschule entfernt. Unterwegs zu deinem wahren Mörder, Friedrich alias Frederik L. Sollte ich binnen der nächsten paar Minuten keinen Anruf von dir erhalten, wird er sterben! Margret, ich bete zu unserem Herrgott, bei allem, was mir heilig ist, dass du noch am Leben bist. Auf die Beta! Vor Beta! Haut ab! Haut ab! Ruf mich an, Margret! Oder der Dreckskerl ist so gut wie tot. Ich werde ihn richten. Und wenn es das Letzte ist, was ich in diesem Leben tue. Ich kann nicht leben. Oder Häusler Kriminalpolizei, Frau Rentsch. Ihr Ehemann Gunther Rentsch hat in seinem Fahrzeug Mercedes S-Klasse Limousine dunkelblau mit schwarz getönten Scheiben soeben die Polizeisperre auf der Buxdorfer Allee durchbrochen und dabei einen jungen Kollegen verletzt. Der fährt in die Malerstraße. Los, los, pick up! Ihr Mann hat aus dem Wagenfenster mehrere Schüsse abgegeben. Also Sie in Sicherheit zu wissen, würde uns den Einsatz beträchtlich erleichtern. Rufen Sie uns an, sobald Sie diese Nachricht hören. Scheiße, wo ist er jetzt? Los, zurück! Margret, Frederik, du musst mir helfen. Dein wahnsinniger Mann steht vor meinem Fenster unten auf der Straße. Er ist bewaffnet. Vor 2 Minuten ruft er an und sagt, ich soll mal runtergucken. Als ich ans Fenster trete, kracht es. Das Fenster splittert, der Schuss geht Gottlob in die Decke. Dann sagt er mir per Handy, dass er die Treppe raufkommt, um mich umzulegen, weil ich der Mörder seiner Frau sei. Als er anfängt, mich wüst zu beschimpfen, unterbreche ich die Verbindung, um die Polizei zu rufen. Ich hoffe nur, Sie sind rechtzeitig. Margret, hörst du? Er kommt die Treppe. Bitte. Bitte, du musst ihn anrufen und ihm sagen, dass du noch am Leben... Bitte, bitte ruf ihn an! Jetzt, sofort, das musst du für mich tun! Gunther, Margret, auch wenn du jetzt tot bist und irgendwo im Wald verscharrt liegst, in mir lebst du für immer weiter. Wir sind unzertrennlich. Diese Aufzeichnung wird meine letzte Widmung an dich sein. Denn ohne dich kann und will ich nicht mehr leben. Und sei es nur, dass die Bullen, die deine Mailbox abhören, wissen, warum in diesem Haus 2 tote Männer liegen. Zum letzten Mal! Mach auf! 1! 2! 3! Bitte nicht schießen, bitte. Hallo, Frederik. Hallo, bitte nicht. Ich bin unbewaffnet. Du hast tolle Haare. Das hat Margret immer zu schätzen gewusst. Lass die Hände um! Ich will die Hände sehen, die meine Frau getötet haben. Schöne Hände. Margret war verrückt nach schönen Händen. Ich habe ihre Frau nicht umgebracht. Du hast sie getötet und verscharrt. Und anschließend ihren Wagen hinter mein Haus. die Villa des chronisch eifersüchtigen Ehemanns bestellt. Das war sehr schlau von dir. Polizei und Presse sind darauf reingefallen und haben mich zum Täter ausgerufen. Okay, okay, Sie waren es nicht, aber ich war es auch nicht. Was ist, wenn Ihre Frau noch lebt und nur versucht, uns gegeneinander auszuspielen? Sag mir, warum du es getan hast. Du hast das Geld, die 25.000. Ich war es nicht. Mach es dir doch nicht so schwer. Das Handy hier ist mit Ihrer Mailbox verbunden und zeichnet alles auf. Erleichtere dich. Sprich dein Geständnis da hinein. Ich denke nicht daran. Du hättest sie nicht töten sollen. Wenn Margret noch lebte, würde sie niemals zulassen, dass ich ein Loch in eine dieser wunderschönen Hände... Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Herr Rentsch, geben Sie auf. Sie haben keine Chance. Das Haus ist umstellt. Werfen Sie die Waffe weg und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Hilfe! Hilfe! Das war nur Spaß. Wenn ich dich die rechte Hand durchschieße, wirst du nie mehr Ziehharmonika spielen können. Sag mir, warum du es getan hast. Rede! Und was machen Sie mit mir, wenn ich es Ihnen sage? Uns von ihr erlösen. Sag schon, warum hast du es getan? Leck mich ab. Polizei, Waffe weg, oder wir... Schieß doch! Scheiße! Ich wollte nicht. Er hat die Pistole auf uns gerichtet. Ist der... Sie sind tot, alle beide. Mausetot. Oh Gott. Es war Notwehr. Ja. Was ist das für ein schwarzes Ding? Direkt hinter Ihrem linken Schuh. Oh. Was? Das ist dein Handy. Was? Vorsicht, nicht zurückgehen. Was? Sie steigen ja direkt. Moment! Margret Rentsch, hallo? Hallo? Frau Rentsch? Ja? Frau Margarete Rentsch? Ja? Wer denn sonst? Das Schweigen der Mailbox von Peter Jacobi. Mit Bernd Kuschmann als Gunther Rentsch, Udo Schenk als Frederik Hell, Caroline Schreiber als Katharina, Axel Gottschick als Dr. Knebel, Magda Hennings als Mutter, Peter Rauch als Kriminalhauptkommissar, Tom Zahner als Polizeihauptmeister, Patricia Harrison als Margarete Rentsch, Hans-Joachim Krietsch als Walter Gussmann. In weiteren Rollen Christa Rockstroh, Dorothea Gädecke, Daniela Lebang. Violine Rike Wiebelitz. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Anne Efferts-Annal. Regieassistenz Sabine Melchior. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.